war 1976, habe ich ihn zum ersten Mal in Recklinghausen gesehen, zwar in einer Fußgängerpassage. Und da saß er halt so, ziemlich abenteuerlich gekleidet damals noch. Und dann bin ich gleich anschließend in einem gleich daneben gegangen und hörte da schon eine Kundin, die Verkäuferin fragte, wer das denn wäre. Und dann meinte dann die Verkäuferin, na, weiß ich auch nicht, das ist heute Morgen, war er plötzlich da. Und dann habe ich ja im Nachhinein erfahren, dass das wirklich sein erster Tag in Recklinghausen war. Aber es war nicht so, wie es oft dargestellt wurde, dass er so quasi als Straßensänger oder sowas, ne, gelebt hätte. So war es eigentlich nicht. Er war im Grunde genommen genau das Gegenteil. Ne? Im Grunde genommen hat er nur seine Präsenz dokumentiert. Das hat er in New York schon so gemacht. Ne? Gleich so richtig im Zentrum von Manhattan. Und es hat gewirkt. Und er sagte ja, es gab in Amerika immer so einen Spruch, wenn du in New York irgendwo ausharrst, dann wird im Laufe einer gewissen Zeit die ganze Welt an dir vorbeigehen. I was lucky when I came to Germany. I met this lady who. Als ich nach Deutschland kam, traf ich diese Frau, die mir ihr Leben widmete und meine Noten niederschrieb, seit über 20 Jahren. Ich hatte großes Glück, sie zu treffen. Sie heißt Ilona Sommer. Und dann bin ich an einem Schallplattengeschäft vorbeigegangen und sah da eine Schallplatte stehen. Mit seinem Konterfei, riesengroß und bunt, und es fiel sofort ins Auge, hier gemacht. Und die habe ich dann natürlich sofort gekauft, bin nach Hause gestürmt und habe die dann aufgelegt. Und ja, wir haben dann alle wie vom Donner gerührt davor gestanden, meine ganze Familie und ich. Und vor allem mein kleiner Bruder, der war damals 11. Zur Weihnachtszeit sind wir dann einkaufen gegangen und da war er auch da. Und mein Bruder dann gleich ganz neugierig, guck mal, wer das ist. Ich habe gehört, es ist ein amerikanischer Musiker, ist blind. Und naja, mehr wussten wir dann auch noch nicht. Und das war, wie gesagt, einige Tage vor Weihnachten und Heiligabend hat mein Bruder dann der ganzen Familie immer in den Ohren gelegen, warum wir ihn denn nicht eingeladen hätten. Der war ja offensichtlich allein, meinte er, und wenn er dann noch Ausländer ist, dann kennt er wahrscheinlich gar nicht so viele Menschen und wir hätten ihn doch einladen sollen. Ich gesagt, das geht doch nicht, können wir nicht einfach machen, der geht ja nicht mit und so. Das war das. Und er bestand dann drauf, dass man da jetzt mal Kontakt aufnehmen musste. Ja, und dann haben sie mich wieder vorgeschickt. Da hatte er nämlich ein Orgelkonzert geplant und hatte da so quasi Werbung gemacht und schon Karten auch verkauft direkt. Und das war dann so der Aufhänger, mit dem ich dann auch wagte, ihn anzusprechen. Und habe mir dann auch die Karten besorgt, bin ins Konzert gegangen und habe dann zum ersten Mal die Musik auch live gehört. Ja, und im Anschluss danach habe ich ihn dann natürlich nochmal angesprochen und habe dann erfahren, dass er eben ein großes Problem in seinem Leben hat, nämlich seine Noten, die er in Blindenschrift schrieb, aufs Papier zu bekommen. Wenn man als Blinder Musik schreibt, muss man genauso viel lernen wie ein sehender Komponist. Aber ein blinder Komponist braucht jemanden, dem er die Noten diktieren kann. Ich schrieb 1934 dem Dirigenten Walter Damrosch und erzählte ihm, dass ich Komponist werden möchte. Er wünschte mir viel Glück, aber er sagte mir auch, dass ich immer jemanden an meiner Seite bräuchte, der meine Noten schreibt. Ich hatte zu der Zeit gerade Semesterferien und hatte Zeit und hatte dann gesagt, gut, also Noten schreiben kann ich auch, also da kann ich wohl gerne aushelfen. Ich hatte kurz vorher selber also große Schwierigkeiten mit meinen Augen. So ein paar Monate vorher, da hatte ich also irgendwie so eine chronische Hornhautentzündung. Und die war damals also sehr schwer zu behandeln. Und das war also faktisch so, dass ich tatsächlich mit Augenklappen rumlief, also auch mal für kurze Zeit mal blind gestellt war. Und daraus resultierte dann natürlich für mich, dass das mit meinen Berufsplänen wohl nicht mehr so hinhauen könnte. Ich habe nämlich Geologie studiert. Ich war damals ganz begeistert so von Luftbildauswertung. Aber das hieß immer, dass ich natürlich mit diesen ganzen optischen Geräten arbeiten musste, ob es jetzt Stereoskop ist oder Mikroskop. Und das ist mir von vornherein untersagt worden. Ich konnte irgendwie sehr viel nachempfinden und auch nachvollziehen, was es bedeutet, nicht sehen zu können. Hatte von vornherein dann auch so wahrscheinlich auch noch mehr Offenheit für das Ganze. Und dann hatten wir ihn eingeladen auch ein paar Mal zu uns und dann bekam er eine mordsmäßige Grippe und war erstmal krank und dann haben wir ihn richtig bei uns aufgenommen und ihn gesund gepflegt. Und als er sich dann wieder verabschieden wollte, da hatte meine Familie sich schon so daran gewöhnt, dass sie sich einfach weigerten, ihn wieder gehen zu lassen. Ja, und daraus ergab sich dann, dass wir also wie gesagt mehr und mehr Noten schrieben und das führte dann auch zu weiteren fruchtbareren Erfolgen. Wir haben dann also die ersten Platten aufgenommen. Ich habe dann später so im Verlauf des Ganzen dann einen Musikverlag gegründet um ihn herum. Und dann wurde das dann auch eine richtig professionelle Zusammenarbeit. Also es war wirklich ein Zusammenleben, sowohl ganz privater Natur als eben auch beruflich. Ein ganz enges Familienmitglied. Ich bin sowieso, was das betrifft, bin ich absolut schicksalsgläubig. Also ich glaube an sowas wie geplante Lebensgänge und so. Ne? Also so wie das bei uns zum Beispiel, allein das, wie das da hingehauen hat, ne? Das war nicht normal. Ne? Das kann man nicht als Zufall bezeichnen oder so. Mm-mm. Als ich ihn getroffen hatte, ne? Das erste Mal richtig so mit ihm gesprochen hatte und auch wusste, er kann auch den Kontakt selbst auch gebrauchen. Er braucht ihn sogar. Also als das schon klar war, ne, war für mich ganz klar, dass der jetzt zu meinem Leben gehört. Ne? Ich wusste zwar noch nicht wie und so, aber das war eine innere Überzeugung, ein inneres Wissen. Also ja, der gehört jetzt irgendwie jetzt, da musst du jetzt irgendwie mit einplanen oder so. Ne? Jetzt hat er gewartet. Mein Vater war Missionar in Wyoming. Ich bin 1916 in Kansas geboren. Wir lebten in verschiedenen Staaten, bis wir 1921 nach Wyoming kamen. Und wie nah ihm das der Staat ging, das Stück Land. Das kann man zum Beispiel mit nur einem Wort hat er das ausgedrückt. Und zwar, wie er Wyoming singt in dem Stück Choo-Choo Lullaby. Carter wants her back to Hackensack. Carter out in Wyoming. Carter wants her back to Bluffstown. So choo-choo, see what you can do. Er hat ja über lange Strecken allein mit seinem Vater gelebt. Und da der Mann ja protestantischer Priester war, reiste er ständig durch die Gegend. War richtig so missionarisch tätig und hat dann auch Indianerreservate besucht regelmäßig. Und war eben nicht gerade besonders sesshaft. Auch schon nicht. Er hatte ein ziemlich politisches Buch geschrieben und wurde dann vom Bischof nach Wyoming versetzt, um dort mit den Cowboys und Indianern zu arbeiten. Lebens? Ja, dann hat sie also mit seinem Vater einen richtigen Männerhaushalt geführt. Also wie er das manchmal erzählte, ist ja morgens aufgestanden und in Amerika isst man ja immer warmes Frühstück. Und da gab es dann immer Pfannkuchen und die hat er dann immer gemacht. Und naja, sagte, aber die Pfanne war schon so alt und das war gar nicht so einfach, die zu machen. Und dann, das war so lustig. Haben wir die Tür aufgemacht, den Pfannkuchen rausgeschmissen und dann haben die Hunde die da gegessen. Und dann haben wir den nächsten Gang eingelegt. Also die haben so richtig gehaust, wie die Vandalen, denke ich. Ich hatte eine tolle Kindheit. Wir lebten auf einer Ranch und ich hatte mein eigenes Pferd. Wir gingen jagen, stellten Fallen und fingen Fische. I think many times about those old days in Wyoming when I had such a good time doing all those. Ich denke oft an die Zeit in Wyoming zurück. Alle Kinder ritten damals auf Pferden zur Schule. Busse gab es noch keine. Wir mussten immer einen Sack Heu für die Pferde dabei haben. Ja, und dann natürlich die Besuche in den Indianerreservaten. Hatte er dann auch mal die Ehre, an so einem Sonnentanz teilzunehmen. Das hat ihn alles zutiefst beeindruckt. In 1932 hatte ich einen Unfall. Ich verlor mein Augenlicht durch eine Explosion. Durch eine Dynamitexplosion. Da wollte er zur Feier der Unabhängigkeit, des Unabhängigkeitstages am 4. Juli, wollte er seinen eigenen Feuerwerkskörper bauen und hatte eine Dynamitkapsel gefunden. Und da wollte er also an das Dynamit ran, um sich da was zu basteln und hat die also völlig unsachgemäß geöffnet und die ist ihm dann ins Gesicht explodiert. Und das war's dann. Then I went to a school for the blind in St. Louis and also. Ich ging zuerst in St. Louis zur Blindenschule. Mein Vater zog dann nach Iowa und ich musste auf die Blindenschule in Winton. Dort lernte ich Violine, Orgel und Harmonielehre und fing an, im Orchester zu spielen. Ich wollte etwas aus mir machen, also musste ich nach New York. Denn das ist der Ort, an dem du es schaffen musst. Das war hart. Aber das hat er eigentlich auch erwartet. Es war ihm das aber wert. Weil er nur da irgendwie die Möglichkeit sah, überhaupt als Künstler leben zu können und eventuell, wenn überhaupt, wahrgenommen werden zu können. Und er hat wirklich irrsinnig viele Menschen kennengelernt auf dem Weg. Und das war für ihn damals die einzige Möglichkeit, überhaupt seine Kunst zu leben. Ich meine, er hätte natürlich auch was anderes machen können, sich irgendwie sozial unterstützen lassen können. Dann hätte er, meinte er, immer Besen binden dürfen oder sowas. Und das wäre es gewesen. Dann tatsächlich zeitweise auf der Straße gelebt, weil es nicht anders ging. Aber jetzt eben aus höheren Motiven im Grunde genommen, als es normalerweise der Fall ist. Ehrlich gesagt, ich habe mit ihm auch nicht gerne über die Zeit geredet, weil mir ging das immer fürchterlich nahe, wenn ich mir vorstellte, wie er da gelebt hat und wie hart das war. Dass ich da, also ich wollte gar nicht so gerne da nachbohren. Ich konnte es mir vorstellen, dass es bestimmt nicht einfach war. Und ich war lieber froh, dass er da jetzt raus war und irgendwie doch ein bisschen beschützter war. hat, also wie gesagt, die ganze Zeit in New York gelebt und hatte da einen guten Kontakt zu einem deutschstämmigen amerikanischen Organisten, Paul Jordan. Ich wollte 1972 nach London, aber Paul Jordan sagte, geh mit mir nach Frankfurt. Ich will mit dir ein Konzert beim Hessischen Rundfunk aufnehmen. So kam es dann auch. Wir hatten 1974 ein Konzert mit großem Orchester. Mir gefiel es so sehr, dass ich nicht nach Amerika zurück wollte. Ich bin in Deutschland geblieben. Da hat natürlich jeder vernunftbegabte Mensch hat natürlich den Kopf geschüttelt. Das geht doch nicht. Kein geregeltes Einkommen. Kann die Sprache noch nicht mal. Das ist ja überhaupt, das ist witzblind. Das kommt ja noch hinzu. Aber das war dann Louis. Was er wollte, machte er dann auch. Das hat er auch selber sogar mal so formuliert, dass ich ihn auch noch mal so drauf angesprochen habe. Ich sage, wie kann man so wahnsinnig sein, ne? Alleine in so einem fremden Land zu leben? Wieso, sagt er, sonst hätte ich dich ja nicht getroffen. Do your best, and opportunity will do the rest. Don't give in, capitulation is the greatest sin. Do what's right for you to do with all your mind. Er war ja heilfroh, dass er jetzt wirklich so richtig aus dem Vollen schöpfen konnte. Und er konnte dann ja tatsächlich so richtig dem nachgehen, was ihn ja schon die ganze Zeit getrieben hat. Der hat in der Zeit also gearbeitet wie, ich würde sagen wie ein Tier, aber das klingt so nach Gewalt und Fronarbeit. Aber er hat es ja gerne getan. Der hat Tag und Nacht gearbeitet. Wirklich rund um die Uhr gearbeitet. Der hatte auch nicht unbedingt so getrennte Rhythmen, Schlaf- und Wachzeiten oder so, sondern der schlief, wenn er müde war, einige Stunden und dann stand er wieder auf und wenn er munter genug war, dann schrieb er weiter. Natürlich hat er bevorzugt nachts komponiert, weil es dann ruhiger war. Oft aus dem Badezimmer gestürmt oder von der Toilette runtergesaust. Und jetzt muss ich, wenn man ihn dann ansprach, fälschlicherweise, dachte du, hallo, du ist übrigens, don't disturb me, I just have an idea. Dann rannte er direkt zum Papier. Da musste das sofort aufgeschrieben werden. Und er sagte, er hätte die besten Ideen sowieso in meinem Badezimmer. Im Grunde genommen hat er drei Leben. Einmal dieses Naturverbundene, so ganz, ne, völlig anders, gar nicht von Kunst befleckt. Wirklich der Mensch und Natur. Und ja, dann der Mensch und die Großstadt und das unter den härtesten Bedingungen, die man sich ja vorstellen kann. Ne. Und dann richtig, wie er ja sagt, das Komponistendasein, so das Wahre. Ja, und trotzdem ist das alles wahnsinnig schnell vergangen. Ich war ihm auch immer bewusst, wie schnell das letztendlich alles war. Er fehlte ja, weil er ja immer da war. Ich meine, auch jetzt so zum Schluss, ich habe zum Beispiel dann auch eine ganze Zeit lang durch so einen blöden Rhythmus gehabt. Dann bin ich immer, ich stehe aber morgens ziemlich früh auf und wenn dann der Tag ein bisschen heftiger und hektischer war, dann bin ich abends schon um 8 Uhr eingeschlafen und dann bin ich aber um 1 Uhr wieder aufgestanden und dann schlief immer der Rest der Welt und dann bin ich aufgestanden und war dann richtig putzmunter. Ne? Und dann bin ich dann manchmal noch in die Küche gegangen, habe da irgendwie geputzt, gespült oder sonst was, mit Geschirr geklappert. Auf einmal stand der Louis in der Tür, ne? Weil der ja natürlich auch nachts meistens wach war, ne? Das ist so da dran gearbeitet. Sich immer so durch die Haare gekrüllt. Da standen die so. Da wussten wir aber, oh, Louis hat wieder ganz hart gearbeitet heute. Das sah man über dem Stand der Haare an. Das sah sowas von zerrupft aus. Und schön war auch immer, dann das Gesicht. War doch alles zu, ne? Hier Haare, Bart und so, war ja nicht viel zu sehen, ne? Und man konnte ihm so ansehen, ne? Wie der sich fühlte, ob der müde war oder ärgerlich oder wirklich amüsiert oder entspannt und locker. Das sah man alles, ne? Ohne, dass er ein großes Mienenspiel hatte, ne? Hat er gar nicht, ne? Das kam alles immer so irgendwie über die Augenfältchen und die Zucken der Augenbrauen so über. Und die Bartspitzen, ne? Die signalisierten das alles. Aber da war alles drin, ne? Wut, Ärger, Trauer, Müdigkeit, Erschöpfung, Freude, alles. Ganz toll. Also ich habe selten ein so ausdrucksvolles Gesicht gesehen. Oh, das hat auch Monate gedauert, dass ich ihn da nicht irgendwo gehört oder gesehen habe. Jedes Geräusch, ne, dachte ich, ach, Louis. Und das war hart. Oh, das ist hart. Das war wirklich nur eine Bereicherung, ne? Er hat ja wirklich nur Positives in Gemeinschaften eingebracht. Das war schon bei meinen Eltern so. Ich hatte damals auch diesen halbwüchsigen Bruder, kann man sich ja vorstellen, ne? Teenager und so. Boah, da flogen manchmal die Fetzen, ne? Innerhalb der Familie. Aber Louis war dann immer der ruhende Pol, ne? Mein Leben. Ne? Es war ja nicht nur ein Teil, es war ja quasi mein Leben. Denn ich habe ja mit ihm und für ihn und sogar auch durch ihn ja gelebt. Ne? Weil alles, was ich tat, hatte ja mit ihm zu tun. Ich habe ja kaum was anderes gemacht, ne? Als das, was nicht doch irgendwie mit ihm im Zusammenhang saß. Ja, gut, dass ich mal irgendwie Freunde getroffen habe und mal ein Wochenende oder so mal was anderes gemacht habe. Aber das ist das, ne? Es vergeht ja wirklich kein Tag, dass man sagt, hier, heute habe ich mal nicht an ihn gedacht oder so. Ne? Geht gar nicht. Der ist ja gegenwärtig, also fast jetzt noch präsenter für mich als zu Lebzeiten. Sie ist fantastisch. Sie ist die einzige Frau, die mich 20 Jahre an einem Ort halten konnte. Sie ist blond, hat blaue Augen. Erinnerungen an den Komponisten Louis Hardin alias Moondog von Sabine Bohnen, Bernd Breitbach und Frank Dietsche. Mit Ilona Sommer, Louis Hardin und Wolfgang Kondrus. Realisation: die Autoren. Redaktion: Karin Hutzler.